Helicobacter ist beides. Helicobacter pylori sind Bakterien mit vielen Fähigkeiten. Man kann sie nicht einfach in gut oder schlecht einteilen. Es hängt immer davon ab, was genau der Keim in uns treibt. Stellt er gefährliche Gifte her oder interagiert er schützend mit unserem Körper? Wie reagieren wir auf den Keim? Sind unsere Zellen dauernd gereizt oder stellen wir so viel Magenschleim her, dass er für das Bakterium und uns selbst reicht? Welche Rolle spielen Magenschleimhautreizer wie Schmerzmittel, Rauchen, Alkohol, Kaffee oder Dauerstress? Ist es die Kombination, die letztendlich erst Magenbeschwerden auslöst, weil unser Haustier solche Sachen nicht mag? Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass man bei Magenproblemen gut beraten ist, sich des potenziellen Verursachers zu entledigen. Wenn in der Familie Magenkrebs, bestimmte Lymphome oder Parkinson vorkommen, sollte man Helicobacter ebenfalls ausladen. Thor Heyerdahl starb 2003 im Alter von 88 Jahren in Italien. Ein paar Jahre später und er hätte miterlebt, wie durch das Untersuchen von Helicobacter-Stämmen seine Theorie der Besiedlung von Polynesien bestätigt wurde. In zwei Wellen eroberten zwei asiatische Helicobacter-Stämme die neue Welt. Und zwar tatsächlich über die Südostasien-Route.